Sag, wem gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist? Sag, Allah. Er hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Er wird euch ganz gewiss zum Tag der Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Schaut, wie das Ende derjenigen war, die ihre Seelen verloren haben, denn sie glaubten nicht. Ihm gehört alles, was in der Nacht und am Tag ruht, und er ist der Allhörende und Allwissende. Ja, er hat alles erschaffen, ihm gehört alles. Ja, überleg mal die Milliarden Sterne, Milchstraßen, Galaxien. Ja, wir besitzen die meisten von uns, vielleicht sogar nicht mal. Ja, aber das meiste, was ein Mensch vielleicht im Durchschnitt besitzt, ist ein Haus. Und selbst das muss er mit Mühe und Not erstmal erwerben und dann mit Mühe und Not auch abbezahlen. Und wenn er es dann besitzt, muss er es dann bald auch wieder verlassen. Ja, keiner wird auf dieser Erde ewig bleiben. Und trotzdem haben wir Menschen mit solcher Genauigkeit hier auf Erden Grenzen gesetzt. Das ist mein Land, hier fängt dein Land an. Die Länder untereinander haben sogar die Flugzonen aufgeteilt. Das hier ist unser Herrschaftsgebiet und hier dürft ihr nicht durchfliegen und hier dürfen wir nicht durchfliegen. Ja, und letztendlich all das gehört eigentlich ist die Herrschaft von Allah. Ja, wem gehört die Sonne, die verschiedenen Sterne und diese Erde im Gesamtbild? Qul lillah, es gehört Allah allein. Und erwähnt auch die Nacht und ihre Dunkelheit. Ja, weil nachts gehen die Leute schlafen in ihren Häusern und sind meistens völlig ahnungslos über ihre Besitztümer. Ja, selbst sagen wir mal, wenn jemand mit seinem eigenen Hausschlüssel und den Wertpapieren, die er besitzt, wenn er mit diesen Sachen in der Hand schlafen geht. Sobald er einschläft, öffnet sich die Hand. Ja, im Normalfall. Das heißt, jeder geht jede Nacht mit leeren Händen schlafen. Und wenn Allah entscheidet, die Seele nicht zu ihm zurückzuschicken, während er sich im Schlaf befindet, dann geht er so mit leeren Händen zu Allah zurück. Ja, und deswegen muss man sich fragen, was habe ich eigentlich vorbereitet, um mit zu Allah zurückzunehmen? Sag, sollte ich einen anderen zum Schutzherrn nehmen als Allah, den Erschaffer der Himmel und der Erde, der Speise gibt, während ihm selbst keine Speise gegeben wird? Sag, mir ist befohlen worden, der Erste zu sein, der sich Allah ergibt und gehöre ja nicht zu den Götzendienern. Ja, also die Ibadat, die Almosen, die Sadaqat, die Opfer, die wir bringen, die bereichern Allah um nichts, sondern mit jedem Opfer oder gottesdienstlicher Handlung oder Almosen, was auch immer wir an guten Taten tun, bereichern wir letztendlich nur uns selbst. Ja, wie es im Koran heißt, لَنْ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Das von den Opfertieren wird gesprochen, dass Allah erreicht nicht ihr Fleisch oder ihr Blut von diesen Opfertieren, sondern was Allah letztlich erreicht, ist das, was an Gottesfurcht von euch hervorkommt. Ja, eure Gottesfurcht, eure Absichten, wollt ihr Allahs Zufriedenheit damit erreichen, das ist, was Allah erreicht. Und wir tun keinen einen Gefallen, wenn wir uns Allah ergeben. Ja, ihm gehört ja sowieso schon alles. Lillahi mirathus samawati wal ard. Zu Allah ist der das letztliche Zurückgehen. Das, Allah erbt alles, was im Himmel und was auf der Erde ist. Ja, deswegen, worauf müssen wir dann also schauen? Worauf kommt es dann letztlich an? Schaut auf eure Herzen. Allah will Taqwa von euch haben. Allah will, dass ihr gottesfürchtige Herzen habt. Und das heißt dann also auch, die Ibadat, die gottesdienstlichen Handlungen, die Allah uns auferlegt hat, die sind dann also uns nützlich, weil wir dadurch zu solchen Herzen finden, die Allah gefallen. Und das wird auch wieder uns nützen, indem er uns dann belohnen wird. Ja, wie es im Koran heißt, يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat und diejenigen, die vor euch waren, erschaffen hat. Warum? Auf dass ihr Muttaqi, auf dass ihr Taqwa erwerben möget. Ja, auf dass ihr Taqwa haben möget. Also Taqwa, das, was im Herzen sich befindet, damit wir gute Menschen werden, damit wir ein würdiges Leben leben können. Ja, darum geht es letztendlich und Allah wohlgefällig zu sein. Sag, gewiss, ich fürchte, wenn ich mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines gewaltigen Tages. Ja, wer soll das sagen hier? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, ich fürchte. Ja, das heißt, Sünde ist etwas vor Allah, da kann man nicht sagen, das ist eine Kleinigkeit. Jede Sünde ist eine große Sache. Ja, also man soll nicht darauf schauen, wie klein eine Sünde ist, sondern man soll darauf schauen, wie groß derjenige ist, vor dem gesündigt wird. Von wem sie an jenem Tag abgewendet wird, dessen hat er sich wirklich erbarmt. Und das ist der deutliche Erfolg. Wenn Allah die Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner hinwegnehmen außer ihm. Und wenn er dir etwas Gutes widerfahren lässt, so hat er zu allem die Macht. مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Ja, nur von ihm alleine kommt Heil, Nutzen, und nur von ihm allein kann Schaden abgewehrt oder abgewehrt werden, ein Schaden, der auf uns zukommen sollte. Ja, das müssen wir uns wirklich mal vorstellen, wie es im Koran auch heißt, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Das wer erhört denn den Ruf des in Drangsal Leidenden? Ja, wenn jemand in Not ist, wenn jemand keinen anderen mehr rufen kann außer Allah, wer hört diesen Ruf? Und wer entfernt alles Übel von uns? Ja, letztlich macht das nur alleine Allah. Ja, wenn alle Menschen und alle Schöpfung sogar sich zusammen versammeln würden, um uns eine bestimmte Nutzen zukommen zu lassen, es würde uns nur erreichen, wenn Allah es erlauben würde. Und wenn alle, insgesamt alle Menschen auf der Welt zusammenkommen würden, um uns einen Schaden zuzufügen, es würde uns nur treffen mit Allahs Erlaubnis. Ja, weil letztlich er derjenige ist, der diese Dinge bestimmt und verteilt. Er ist der Bezwinger über seinen Dienern und er ist der Allweise und Allkundige. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٌ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. Sag, welches ist das größte Zeugnis? Sag, Allah. Er ist Zeuge zwischen mir und euch. Und dieser Koran ist mir eingegeben worden, damit ich euch und jeden, den er erreicht, mit ihm warne. Ja, mit euch ist die Araber zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, vor denen der Koran offenbart wurde. Und jeden, den er erreicht, ist alle, die nach, danach und noch kommende, die damit noch gewarnt werden. Mit ihm warne. Ja, was ist, dann müssen wir uns fragen, was ist denn mit denen, zu denen der Koran noch nicht gekommen ist? Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ja schon von dieser Welt genommen worden. Das heißt, es ist unsere mehr oder weniger Verantwortung, je nach unseren Vermögen, dafür zu sorgen, egal wie wir das jetzt unterstützen können, aber dafür zu arbeiten und zu bemühen, dass er jeden, der noch nicht davon gehört hat, dass er davon hört, damit er gewarnt ist. Wollt ihr denn wahrlich bezeugen, dass es neben Allah andere Götter gibt? Sag, ich bezeuge es nicht. Ja, das bedeutet also hier nicht nur selber nicht Schirk machen, sondern auch davon lossprechen. Davon lossprechen und dabei stehen, dass nein, ich halte das für ein Unrecht. Ich kann damit nichts zu tun haben. Ja, das ist nämlich eine größte Unrecht, den es überhaupt geben kann. Dass Allah, der alles gemacht und alles geschaffen hat und alles versorgt und der Dank geht an jemand anderen, die Anbetung geht an jemand anderen, ja, das ist ein Unrecht, dem wir nicht Gefälligkeit entgegenbringen können. Gefallen entgegenbringen können. Ja, zum Beispiel, wenn jemand einen ganzen Monat gearbeitet hätte, ja, das ist kein Vergleich, mit Allah, für Allah gibt es keine Vergleiche. Ja, aber als ein Beispiel, um das Verständnis zu vermehren, wenn jemand den ganzen Monat arbeitet und den Lohn erwartet und du gibst dann seinem Freund, der gar nichts gearbeitet hat, gibst du den ganzen Lohn. Ja, was ist dann? Wäre es dann okay für uns zu sagen, ja, ich habe ja nichts falsch gemacht. Es ist in Ordnung, was du da machst. Nein, das ist nicht in Ordnung, auch wenn man nichts dagegen tun kann. Man muss wenigstens dazu stehen, dass ich habe damit nichts zu tun. Ja, inna shirka la dhulmun azim. Wahrlich, Schirk ist ein gewaltiger Dhulm, ist ein gewaltiges Unrecht. Ja, und das müssen wir auch so finden. Die, wollt ihr denn wahrlich bezeugen, dass es neben Allah andere Götter gibt? Sag, ich bezeuge es nicht. Sag, er ist nur ein einziger Gott und ich sage mich von dem los, was ihr ihm beigesellt. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, kennen ihn, also den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wie sie ihre Söhne kennen. Es sind diejenigen, die sich selbst verloren haben, denn sie glauben nicht. Ja, die Ahlul Kitab, vor allem die Yahud in Medina, sie erkannten den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sehr genau an den Prophezeiungen, die in ihren Büchern enthalten waren. Und trotzdem verleugneten sie ihn und glaubten und folgten ihm nicht. Und warum wird hier das Wort Söhne genannt? Ja, weil die Beziehung zum Sohn ist eine Beziehung, wo Liebe da ist. Und man erkennt auch Einzelheiten, man erkennt sogar von Fernem schon, das, was hat mit meinem Sohn zu tun. Wie Ja'qub a.s. im Koran auch zitiert wird, dass wahrlich ich spüre den Duft von Yusuf und Yusuf war meilenweit entfernt. Ja, weil Liebe da ist, dann sucht man ja nach den Zeichen und erkennt, allein wenn jemand schon dir über ihn berichtet, dass ja, das kann mein Sohn sein. Ja, das heißt, auch wenn wir den Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht sehen, aber wenn wir über ihn lesen, wenn wir über ihn erfahren, seinen Charakter kennenlernen, Ja, dann wissen wir, dass dies kann nur ein Gesandter Allahs gewesen sein. Ja, und er, sallallahu alaihi wasallam, ist, nach seinem Kommen ist er Kriterium unter anderem für Iman. Ja, nur wer ihm folgt, wird als gläubig anerkannt, wenn er von ihm gehört hat und ihm folgt. Ja, und das sind also bei uns die Kriterien für akzeptablen Iman. Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt oder seine Zeichen für Lüge erklärt? Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohlergehen. Ja, das ist Unrecht, Lüge zu ersinnen gegen Allah und seine Zeichen für Lüge zu erklären. Und an dem Tag, da wir sie alle versammeln, und dann werden wir zu denen, die Allah etwas beigesellt hatten, sagen: Wo sind nun eure Teilhabe, die ihr stets angebetet habt, die ihr stets angegeben habt? Dann wird ihre Ausrede nur sein, dass sie sagen: Bei Allah, unserem Herrn, wir waren keine Götzendiener. Schau, wie sie gegen sich selbst lügen und wie ihnen das entschwunden ist, was sie zu ersinnen pflegten. Und unter ihnen gibt es manche, die dir zuhören, aber wir haben auf ihre Herzen Hüllen gelegt, so dass sie ihn nicht verstehen, und in ihren Ohren Schwerhörigkeit. Auch wenn sie jedes Zeichen sehen, glaubten sie nicht daran. Wenn sie zu dir kommen, um mit dir zu streiten, sagen diejenigen, die ungläubig sind: Das sind nur Fabeln der Früheren. Ja, das zeigt uns also, dass manche hören, den Koran verlesen hören und es trotzdem in nichts fruchtet. Auf ihren Herzen sind Hüllen gelegt, in ihren Ohren ist Schwerhörigkeit. Ja, der Koran gelangt gar nicht in ihr Herz, lässt sie nicht über sich selber nachdenken, lässt sie nicht mal darüber grübeln, dass, was ist eigentlich mit mir? Mache ich das alles, was hier gesagt wird, über diejenigen, die Allah verurteilt hat? Bin ich so, wie Allah diejenigen beschrieben hat, die gelobt werden? Ja, sie denken gar nicht drüber nach, sondern antworten und reagieren direkt mit Verleugnung und Ablehnung. Und wie soll jemals solch ein Herz rechtgeleitet werden? Ja, wenn sie jedes Zeichen sehen, würden sie doch nicht daran glauben. Ja, warum? Wo ist das Problem? Das Problem ist in ihren Herzen. Sie verbieten es anderen und halten sich selbst davon fern. Sie vernichten nur sich selbst, ohne es zu merken. Ja, also nicht nur, dass sie selber sich fernhalten, sondern noch einen Schritt weiter, sie verbieten es auch anderen. Mit allen Tricks und Mitteln versuchen sie andere von diesem Weg, vom Zuhören des Koran, Nachdenken des Koran, vom Koran hören, wie auch immer, davon fernzuhalten. Und wenn du sehen würdest, wenn sie vor das Höllenfeuer gestellt werden, dann werden sie sagen: Oh, würden wir doch zurückgebracht werden. Wir würden dann nicht die Zeichen unseres Herrn für Lüge erklären, sondern würden zu den Gläubigen gehören. Nein, vielmehr hat sich ihnen offenkundig gezeigt, was sie zuvor zu verbergen pflegten. Und wenn sie zurückgebracht würden, würden sie doch wieder zu dem zurückkehren, was ihnen verboten wurde. Sie sind wahrlich Lügner. Ja, also, es ist Allahs Entschluss und Allahs Gesetz, dass wenn jemand diese Diesseits verlässt und stirbt, dass keiner zurückkommt in das Diesseits. Das ist Allahs Gesetz. Ja, und deswegen, ja, aber Allah beschreibt trotzdem hier, dass, wenn sie auch zurückgebracht würden, das Diesseits wäre wieder so betörend für diese Menschen, dass sie genau zu dem alten Benehmen zurückkehren würden, weswegen sie nun auch bestraft werden. Ja, und deswegen, wir müssen gar nicht auf den Tod warten, deswegen passiert ja in jedem Leben, mal mehr, mal weniger, passieren manchmal diese Aufrüttler-Ereignisse. Ja, Ereignisse, die einen wirklich erbeben lassen sollen eigentlich. Damit wir mal kurz innehalten und aus unserem Alltagstrott mal rausschreiten und sagen: Okay, Moment mal, was bedeutet das? Wo stehe ich gerade? Was muss ich ändern? Habe ich die Wahrheit schon gefunden? Wenn ich sie gefunden habe, halte ich genug daran fest? Befolge ich das, was ich weiß über die Wahrheit? Ja, Todeswelle, Schicksalsschläge. Ja, alles um uns herum passiert ja schon einiges. Aber wir ziehen keine Lehre daraus. Wir machen weiter. Wir machen weiter in unserer Unachtsamkeit, in unserer Schläfrigkeit. Ja, obwohl genug um uns herum passiert, um uns einen Ruck zu versetzen, um uns aufzurütteln und über uns selber nachdenken zu lassen. Und sie sagen: Es gibt nur unser diesseitiges Leben und wir werden nicht auferweckt. Und wenn du sehen würdest, wenn sie für ihren Herren gestellt werden, er wird sagen: Ist dies nicht die Wahrheit? Sie sagen: Ja, doch, bei unserem Herrn. Er wird sagen: Kostet nun die Strafe dafür, dass ihr stets ungläubig wart. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Verloren sind diejenigen, die die Begegnung mit Allah für Lüge erklärten. So, dass wenn die Stunde plötzlich über sie kommt, sie sagen: O, welch gramvolle Reue für uns, wegen dessen, was wir hinsichtlich ihrer vernachlässigt haben. Sie tragen ihre Lasten auf ihren Rücken. Wie übel ist das, was sie an Last auf sich nehmen. Das diesseitige Leben ist nur Spiel und Zerstreuung. Die jenseitige Wohnstätte ist für diejenigen, die gottesfürchtig sind, wahrlich besser. Begreift ihr denn nicht? Afala ta'aqilun? Benutzt ihr nicht euren Verstand? Ja, das ist die Realität des Diesseits. Jeden Tag ein neues Spiel, eine neue Zerstreuung. Mal auf, mal ab, mal Freude, mal Trauer. Alles ist in ständiger Bewegung. Nichts bleibt für immer. Die größte Freude wird zu Ende gehen. Die größte Trauer wird auch zu Ende gehen. Ja, es gibt mal Sieger, mal gibt es Verlierer. Immer eine neue Aufregung. Immer muss was Neues her. Nehmt mal nur das Beispiel vom Handy. Ja, das ist völlig funktionsfähig, alles wunderbar, aber, oh mein Gott, es gibt ein neues Modell und das muss ich jetzt haben. Und was passiert mit dem alten Modell? Das war 24 Stunden mit dir, du kennst jeden Knopf, jeden Riss, jede Kratzer kennst du darauf, aber sobald du das Neue hast, ist das Alte vergessen. Ist das Alte vergessen. Manche von uns wissen gar nicht mehr, wie ihr erstes Modell damals vor langer Zeit, wie das überhaupt noch aussah. Obwohl das immer mit dir war, das ist die Dunja. Sie ist schnell vergessen. Sie ist nicht was Beständiges. Sie kommt schnell und geht auch genauso wieder schnell. Die wahre Bleibe, die wahre Stabilität ist das, was uns im Jenseits erwartet. Afala ta'aqilun? Wollt ihr denn nicht begreifen? Versteht ihr das nicht? Benutzt ihr nicht euren Verstand? Ja, lebt nicht nur ein Leben für eure unmittelbare Genussbefriedigung. Lebt nicht nur im unmittelbaren Jetzt, sondern folgt und gebt euer Leben für einen höheren Sinn. Wofür seid ihr hier? Ja, nicht wie kleine Kinder auf kleine Sachen freuen und darum das ganze Lebensenergie darum kreisen lassen, für Kleinigkeiten beleidigt sein und ungestüm werden und das Ziel völlig aus den Augen verlieren. Ja, wegen einem Streit in der Familie die Verwandtschaftsbande brechen. Wegen einem falschen Wort von jemandem ihn die Rechte hinwegziehen, die er als Verwandter oder als Bruder oder Schwester im Islam besitzt. Wegen einer Kleinigkeit, die man unbedingt haben will, jemanden beneiden und über jemanden schlecht reden. Ja, das sind, wie kleine Kinder das auch machen. Sie verlieren völlig die Prioritäten. Worum geht's jetzt nochmal wirklich? Was war nochmal das Wichtigste, was ich nicht aus den Augen verlieren darf? Ja, und wir sollen uns alle fragen, was ist das auf meinem Weg, was mich ständig immer wieder überwältigt? Was mich mein Ziel immer wieder aus den Augen verlieren lässt? Was mich meinen Fokus immer wieder verlieren lässt? Wir wissen wohl, dass dich das, was sie sagen, in der Tat traurig macht. Ja, das ist was Natürliches. Wenn jemand sich lustig macht, wenn jemand dich verleugnet und du bist wahrhaftig, du willst Gutes für jemanden und er beschimpft dich oder tadelt dich, das macht den Menschen traurig. Und das ging dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und vor allem der Menschenwillen, also es machte ihn traurig, dass die Menschen sich selber so schadeten. Aber nicht dich bezichtigen sie in der Wirklichkeit der Lüge, sondern die Zeichen Allahs verleugnen diese Ungerechten. Ja, und das ist ein großer Trost, dass um uns geht es ja eigentlich gar nicht. Ja, wenn wir vom Koran reden oder hinter unseren Hijab stehen oder für Wahrhaftigkeit eintreten oder für Gerechtigkeit sprechen, dann schlechte Behandlung erfahren, Belustigung erfahren müssen, jemand macht sich über uns lustig oder verleugnet uns, wie auch immer, dann da dürfen wir nicht vergessen, dass es geht ja eigentlich nicht um uns. Lasst uns einfach uns selber mal da rausnehmen aus der ganzen Sache. Wen beleidigen diese Menschen eigentlich? Sie beleidigen das, was Allah offenbart hat. Und wenn sie das beleidigen, dann beleidigen sie dadurch Allah. Ja, und Allah ist erhaben darüber, dass man ihn wirklich beleidigen kann. Ja, diese Menschen schaden nur sich selber. Ja, bereits vor dir wurden Gesandte der Lüge bezichtigt. Und da ertrugen sie standhaft, dass sie der Lüge bezichtigt wurden und dass ihnen Leid zugefügt wurde. Ja, standhaft ertragen. Subhanallah. Bis unsere Hilfe zu ihnen kam. Es gibt nichts, was Allahs Worte abändern könnte. Dir ist er bereits Kunde von den Gesandten zugekommen. Ja, wir müssen auch Sabr auf diesem Weg haben. Uns nicht zum schlechten Benehmen hinreißen lassen, weil hier und da uns was getan wurde. Uns nicht zum Niveau dessen fallen lassen, was wir eigentlich getadelt haben. Das ist nicht gutes Benehmen, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht Gerechtigkeit. Ja, das sind diese Prüfungen, die Allah uns gegeben hat, um unser Sabr, unsere Standhaftigkeit und Aushaltevermögen zu testen. Und wenn die ihre Ablehnung schwer zusetzt, dann, selbst wenn du einen Gang in die Erde oder eine Leiter in den Himmel auswendig machen kannst und ihnen dann ein Zeichen bringen kannst, wenn Allah gewollt hätte, hätte er sie wahrlich unter der Rechtleitung zusammengeführt. Gehöre also ja nicht zu den Toren. Ja, also für Allah ist es ja keine Erschwernis. Alle Menschen, er muss nur sagen, Kun, sei, und alle Menschen sind auf Rechtleitung. Wenn es aber dort Menschen gibt, die Allah lässt, das ja, geht, macht euch lustig über die Religion. Geht, macht euch lustig über die, die die Religion folgen. Dann ist das Allahs Plan und Allahs Erlaubnis, dass das passieren kann. Wenn Allah wollte, könnte er eindeutige Wunder jetzt machen und jetzt die Augen aller derer blenden, die den Glauben verleugnen und sie jetzt in einer Sekunde gläubig machen. Aber Allah hat es so gelassen. Unsere Aufgabe ist, damit zurechtzukommen, geduldig zu sein, standhaft zu bleiben und an dem festzuhalten, was wir als Wahrheit empfinden. Nur diejenigen können Folge leisten, die zuhören. Die Toten aber wird Allah auferwecken, hierauf werden sie zu ihm zurückgebracht. Und sie sagen, wenn ihm doch ein Zeichen von seinem Herrn offenbart worden wäre. Sag, gewiss, Allah hat die Macht, ein Zeichen zu offenbaren, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Es gibt kein Tier auf der Erde und keinen Vogel, der mit seinen Flügeln fliegt, die nicht Gemeinschaften wären gleich euch. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt, hierauf werden sie zu ihrem Herrn versammelt. Und diejenigen, die unsere Zeichen für Lüge erklären, sind taub und stumm in Finsternissen. Wen Allah will, den lässt er in die Irre gehen, und wen er will, den bringt er auf einen geraden Weg. Ja, alles ist nach seinem Plan erschaffen, nach seinem Willen, nach seinem Taqdir, seiner Festlegung, dass was in welchem Maß, wo, in welcher Art und Weise, in welcher Gestalt erschaffen wird, wo der Geburtsort, wo sein Grab sein wird. Alles ist nach Allahs Plan und Willen und Allmacht erschaffen. Ja, und derjenige, der jetzt irre geht, der die gesamte Schöpfung vor seinen Augen hat und trotzdem schafft, nicht an Allah zu denken, ja, solch jemanden, der Allah nicht sucht, die Wahrheit nicht sucht, den gibt Allah auch nicht das Gelingen und die Möglichkeit und die Gelegenheit, dass er über die Schöpfung nachdenkt und somit zu der Erkenntnis kommt, dass es einen Schöpfer, einen Gott, einen Herrn geben muss. Ja, weil er sucht Allah nicht, das ist gar nicht sein Ziel, deswegen läuft er unbewusst und unachtsam durch die Welt und sieht alles und sieht es doch nicht, weil er es nicht als das sieht, was es ist, nämlich die Schöpfung vom Allmächtigen. Sag, was meint ihr wohl? Wenn die Strafe Allahs über euch kommt oder die Stunde über euch kommt, werdet ihr dann einen anderen anrufen als Allah? So antwortet, wenn ihr wahrhaftig seid. Nein, vielmehr ihn werdet ihr anrufen, dann wird er das hinwegnehmen, weswegen ihr ihn anruft, wenn er will, und ihr werdet vergessen, was ihr ihm beigesellt. Ja, und so geht es jedem Menschen, jedem. Der Mensch ist auf Fitra erschaffen und ganz tief im Inneren weiß er genau, wenn es brenzlig wird, rufe ich nur den an, der mein Schöpfer ist. Wenn er den Namen Allah nicht kennt, mag sein, dass er den Namen Allah nicht nennen kann. Aber er ruft den an, tief im Inneren, von dem er weiß, jetzt kann nur er mir helfen. Ja, egal wie viel im Verderben ein Mensch steckt, wie verdorben er schon ist, aber letztlich, wenn es um alles geht, wenn es ums Leben, wenn es ums eigene Leben geht, dann ruft er und wendet er sich zurück zu Allah. Wir haben ja schon Gemeinschaften vor dir, also Gesandte, gesandt und über sie Not und Leid kommen lassen, auf dass sie unterwürfig flehen mögen. Ja, also wir haben immer diese zwei Reaktionen. Wenn Allah eine Härte und eine Prüfung schickt, dann die einen wenden sich noch mehr zu Allah, weil ihnen noch bewusster wird, wie sehr sie Allah brauchen, und die anderen verhärten sich noch mehr. Ja, und das ist natürlich dann die Reaktion, vor der wir uns hüten müssen. Wenn sie doch nur, als unsere Gewalt über sie kam, unterwürfig gefleht hätten. Ja, das ist, was Allah von uns sehen möchte. Aber ihre Herzen verhärteten sich und der Satan schmückte ihnen aus, was sie zu tun pflegten. Ja, da kommt direkt der Feind dann auch. Shaitan kommt und schmückt aus und sagt, nein, ist alles in Ordnung, du reagierst genau richtig, du musst nicht, bleib stark, ja, du kriegst das schon selber hin. Und all diese Ausschmückungen dessen, was eigentlich einfach nur schändlich ist, nämlich die Tatsache, dass man sich vor dem eigenen Schöpfer nicht demütigen kann. Als sie dann vergaßen, womit sie ermahnt worden waren, öffneten wir ihnen die Tore zu allen Dingen. Als sie dann froh waren über das, was ihnen gegeben worden war, ergriffen wir sie plötzlich. Da waren sie sogleich verzweifelt. So soll die Rückkehr der Leute, die Unrecht taten, abgeschnitten sein. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Sag, was meint ihr, wenn Allah euer Gehör und euer Augenlicht wegnehme und eure Herzen versiegelte, wer ist der Gott außer Allah, der es euch zurückgeben könnte? Schau, wie wir die Zeichen verschiedenartig darlegen, dennoch wenden sie sich hierauf ab. Sag, was meint ihr wohl, wenn Allahs Strafe plötzlich oder offen über euch kommt, wer wird dann vernichtet außer dem ungerechten Volk? Wir senden die Gesandten nur als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen. Wer also glaubt und Besserung bringt, über die soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen aber, die unsere Zeichen für Lüge erklären, wird die Strafe widerfahren dafür, dass sie zu freveln pflegten.